Viertens. Es gibt eben nur eines, wetterte er. Und daran muss immer und immer wieder gedacht und immer wieder davon gesprochen werden. Große Meister im Lügen. Nur einen Augenblick das vergessen und schon ist man der Lackierte. Gewiss, auch wir lügen. Aber erstens einmal nicht unaufhörlich und fürs Zweite stümperhaft. Jeden Nichtjuden, und wäre er noch so gewitzt, merkt ein guter Menschenkenner das Lügen an. Die jüdische Kaltblütigkeit wird kein Sherlock Holmes darauf ertappen. In Verlegenheit käme der Jude nur, wenn er einmal versehentlich die Wahrheit spräche. Tut er das mit Absicht, so hat er einen Hintergedanken dabei und dann ist auch die Wahrheit eine Lüge. Ich erwiderte, schon Luther ruft dem Juden zu, du bist nicht ein Deutscher, sondern ein Täuscher, nicht ein Welscher, sondern ein Fälscher. Überhaupt ist sein zweites Wort über ihn Lügner. Alle sagen sie so, die ihn kennen, entgegnete er. Von den Pharaonen angefangen bis herauf zu Goethe und unserer Zeit. Und alle Toten und Lebenden Sprachen sind darunter. Griechisch, Lateinisch, Persisch, Türkisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, was du nur willst. Man sollte doch glauben, diese übereinstimmenden Verdammungsurteile durch die weite Welt hin müssten unseren Wahrsagern und Zeichendeutern wenigstens ein bisschen zu denken geben. Gott bewahre! Nicht einmal Christus lässt sie da aufhorchen. Wenn er dasteht, blitzenden Auges zwischen dem kriechenden Judengesindel, Verachtung die ganze Gestalt und es fallen wie Peitschenhiebe die Worte, »Euer Vater ist der Teufel und nach eures Vaters Gelüsten wollt ihr tun. Er ist ein Mörder von Anbeginn und in ihm ist keine Wahrhaftigkeit. Wenn er lügt, so offenbart er nur sein eigenstes Wesen, denn er ist der Vater der Lüge.« So ist das für unsere Wahrsager und Zeichendeuter genauso, als ob ein kleines Kind etwas Unverständliches gestammelt hätte. Ich unterstrich seine Ironie, weil sie sich weismachen, das sei nur eine wohlmeinende Strafpredigt des Herrn an sein liebes Volk Israel. Wenn überliefert wäre, die Juden seien damals auf allen Vieren herumgekrochen, bin ich überzeugt, unsere Buchstabenmenschen würden das auch von Christus annehmen, so versessen sind sie darauf, in ihm den waschechten Hebräer zu sehen. Übrigens trifft das gar nicht einmal so weit daneben. Bildlich genommen haben sich die Juden seit jeher auf allen Vieren dahin bewegt. Und Christus, fuhr er mit erhobener Stimme fort, nie anders als aufgerichtet, nie anders als aufrichtig. Herrgott, das nicht zu fühlen, dass da zwei grundverschiedene Welten einander gegenüberstanden. Wie war das denn in ganz Palästina nach der babylonischen Gefangenschaft? Eine große Unterschicht von Nichtjuden und darüber der durch sein Geld mächtige Wucherjude. So steht es im Buch Nehemia. Sombart sagt, es ließe an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Der springende Punkt: die eigentliche Bevölkerung, eine Menge unterdrückter Landarbeiter, war von einer ganz anderen Rasse wie die Hebräer. Allmählich wurde ihr der jüdische Glaube aufgedrungen. Christus selbst grollt darüber. Die ihr Land und Wasser umziehet, dass ihr einen Judengenossen machet. Ausdrücklich heißt es, aus Galiläa kam er in das jüdische Land. Galiläa war das Heidnische, auf Deutsch das noch wenig Bekehrte, dessen Bevölkerung ganz besonders in Finsternis saß, wie sich die dummdeiste Judenschaft einbildete. Daher so und so oft, was kann von Nazareth Gutes kommen? Und bist du auch ein Galiläer? Aus Galiläa steht kein Prophet auf. So fest sind die Hebräer von der nichtjüdischen Abstammung Christi überzeugt, dass sie ihn rundweg zu den überverhassten Samaritern zählen. Man lese nur nach, es gibt noch viel mehr solche Beispiele. Ich bestätigte, was ihm an Volk zulief, ganz gleich woher es kam, hatte innerlich gewiss nichts mit dem Judentum gemein. So wenig, dass die Pharisäer sich sogar heillos darüber ärgern. Das Volk, das nicht vom Gesetz weiß, ist verflucht, zischen sie den Knechten entgegen, die vergeblich ausgezogen waren, Christus zu greifen. Mir genügte schon der bethlehemitische Kindermord, sagte er. Die Juden schlachten doch nicht ihre eigene Brut ab. Alle Kinder in und um Bethlehem, heißt es. Ich lasse mich hängen, wenn es nicht in Galiläa war. Ich entgegnete, Dieselbe Geschichte wie mit der ägyptischen Erstgeburt. Nur dass in diesem Fall Jehova selbst den Auftrag gab, also zugestandenermaßen eine religiöse Handlung. Das heißt, ein Ritualmord größten Umfanges vorlag. Mit ihm zusammen fiel die Stiftung des Osterlamms. Seltsam. Nichts verrät das schlechte Gewissen der Juden deutlicher als ihre namenlos freche Behauptung, sie hätten niemals Menschenopfer dargebracht, versetzte er. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Die meisten Hinrichtungen geschehen im Namen Jehovas. Von der Absicht Abrahams, den eigenen Sohn zu schächten, will ich nicht reden. Einmal ist es nicht dazu gekommen und fürs Zweite scheint mir die Geschichte überhaupt erfunden zu sein. Der Lohn für den blinden Gehorsam steigert den jüdischen Fanatismus. Mit der Opferung der Tochter Jephthas sieht es schon etwas anders aus. Der Alte war ein Hurenkind, also nicht ganz koscher, auch eine Zeit lang von den Kindern Israels vertrieben. Erst in ihrer Not holten sie sich den streitbaren Helden zurück. Die Tochter war sein einziger Sprössling und sie wurde geopfert, ohne den geringsten Widerspruch, die selbstverständlichste Sache von der Welt, also nach altem Brauch. Nun fragt es sich, warum musste sie zuvor noch 2 Monate lang ihre Jungfernschaft beweinen? Sie war ja noch unberührt und blieb es bis zuletzt. Das Beweinen geschah also im Voraus. Für wen war die Blüte bestimmt? Für Jehova oder für einen Ersatzmann Jehovas aus der Rabbinerzunft? Ich warf ein, schon Voltaire stutzt über den Anteil des Herrn, den die Juden von der Jungfrauenbeute mehrmals der allgemeinen Verteilung entzogen, um ihn zu verfluchen. »Was habe man mit den Mädchen gemacht?«, fragte er. »Die Juden hätten doch keine Klöster gekannt. Wenn der Anteil des Herrn nicht das Blut gewesen sei, was sei er denn gewesen?«